sag doch nicht immer wieder dicker zu mir. Nein, ich will das nimmer wieder hören von dir. Mach mir doch das sowieso schon saure Leben damit nicht schwer. Denn wenn du mich immer wieder dicker nennst, das kränkt mich so sehr. Ich nähr mich nur noch von Salat, Rettich und Spinat, täglich eine rote Rübe und das alles dir zuliebe. Ach, sag doch nicht immer wieder dicker zu mir. Immer wieder dicker zu mir. Nein, ich will das nimmer wieder hören von dir. Mach mir doch das sowieso schon saure Leben damit nicht schwer. Denn wenn du mich immer wieder dicker nennst, das kränkt mich so sehr. Ich nähr mich nur noch von Salat, Rettich und Spinat, täglich eine rote Rübe und das alles dir zuliebe. Ach, sag doch nicht immer wieder dicker zu mir.